Dann gucke ich nochmal in die Flasche, wie spät das ist. Wir sind Männer und trinken keine Fanta. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition. Es gibt was zu feiern. Ihr hört Folge Nummer 10 des Immer härter WM-Podcasts. Wir haben ein kleines Jubiläum und passend zu diesem Jubiläum begrüße ich meinen eigentlich angestammten Partner im Podcast, Uwe Bremer. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass wir mal wieder zusammen vom Mikro stehen. Ja, guten Morgen und wir wünschen uns viel Spaß. Zu feiern gab es auch was für die Argentinier am Dienstagabend, aber knapp war's. Ja, Rettung in letzter Sekunde, also nicht in ganz letzter, 86. Minute, war es 2-1, hat Argentinien sich denn doch noch über die Ziellinie gerobbt und das Ausscheiden in der Vorrunde vermieden. Gleichwohl 2-1 gegen Nigeria war jetzt wahrlich kein Ruhmesblatt und Achtelfinale ist damit aber erreicht. Man hat auf den Rängen ziemlich viel Tohu Wabohu gesehen, sowohl bei den argentinischen Fans, aber auch bei dem Ehrenfan Nummer 1, Diego Maradona. Ja, ich bin ja gespannt, wenn die beiden deutschen Funktionäre, die demonstrativ vor der Bank der Schweden gejubelt haben, ich weiß nicht, 5.000 Franken musste jeder bezahlen für den Jubel, was Maradona jetzt bezahlen muss für seine Art des Jubels, die wir mal als unflätig bezeichnen wollen, wobei man auch ein bisschen den Eindruck hat, als ob da jemand gezeigt wird, der neben sich steht und vielleicht der professionellen Betreuung bräuchte, anstatt im Fußballstadion sich da vor Millionen von Zuschauern ablichten zu lassen. Ja, das sah phasenweise wirklich schon bedenklich aus. Sein legitimer Erbe, Lionel Messi, hat eine bessere Figur gemacht. Er hat das erste Tor beigesteuert, das war richtig sehenswert. Das war ein klassischer Messi, Ballannahme spektakulär aus vollem Lauf, Ball eng am Fuß und dann knallt er ihn rein, so wie man ihn eigentlich die ganze Zeit gern sehen würde. Ja, der Kollege Florian Haupt, der vor Ort war in St. Petersburg, hat geschrieben, das war der Barcelona-Messi und nicht die Trauergestalt der argentinischen Nationalmannschaft. Ja, schöner kann man es eigentlich nicht sagen. Also, der vielleicht beste Spieler unserer Tage bleibt im Turnier, kriegt weitere Chancen. Schützenhilfe haben die Argentinier bekommen von Kroatien. Die Kroaten haben sich mit 2-1 durchgesetzt gegen Island. Das haben sie mehr so im Schongang gemacht, hatte man das Gefühl. Ja, es sind einige der Stars geschont worden. Modric durfte nach einer Stunde vom Platz gehen. Rakitic ist es eingewechselt worden, kurz vor Ende. Trotzdem haben die Kroaten 2-1 gewonnen gegen Island. Die Isländer haben sich ordentlich verkauft, zwischenzeitlich zum Anschluss gekommen. Und damit darf sich Kroatien freuen auf dem Achtelfinale gegen Dänemark, was dann auch eine machbare Aufgabe ist. So ist es. Und das letzte Hu der Isländer ist Verhalt. Schon am Nachmittag hat sich Frankreich die Ehre gegeben. Das war ein äußerst dürftiger Kick gegen Dänemark. Die erste Nullnummer dieses Turniers. Trainer Didier Deschamps hat relativ viele Stars geschont, unter anderem Paul Pogba. Und ja, das war eigentlich ein Spiel, das war gehende Langeweile ausgewalzt auf 90 Minuten. Deschamps hat später gesagt, wenn die Dänen nur einen Punkt wollten, der hätte denen nämlich gereicht. Warum sollen wir dann unnötiges Risiko eingehen? Und genau so sah das Spiel dann auch aus. Ich meine, wir in Deutschland haben ja Erfahrung und auch nicht so viel Anlass, uns aus dem Fenster zu lehnen und das zu verurteilen. Erinnere da an die deutsche Vorstellung gegen Österreich, wo man nach 12 Minuten das Ergebnis hatte mit 1-0, was man brauchte und dann irgendwie sich den Ball zugeschoben hat. Also ganz so arg, was dieses Mal nicht, gleichwohl eines der Spiele, das man getrost weglassen konnte. Uwe, dann erkläre den Hörern doch mal bitte, warum sich Hertha BSC am Dienstag als kleiner WM-Gewinner fühlen durfte. Weil es Michael Preetz geschafft hat, den Vertrag mit Mohamed Kibrit dann doch sattelfest zu machen. Wirklich? Und was hat der mit der WM zu tun? Naja, der ist 19 und wer weiß, der hat für die deutsche U19-Nationalmannschaft zugegebenermaßen einmal gespielt. Du spielst aber vermutlich eigentlich an auf Matthew Lecky, der ausgeschieden ist mit Australien 0-2, fast 0-2 gegen Peru, die erneut wieder eine ordentliche Leistung geboten haben. Australien finde ich wie immer gespielt, hektisch, mit viel Wollen, aber irgendwie so richtig Fußball spielen können die nicht. Damit Matthew Lecky jetzt 3 Wochen Urlaub und wird demnächst dann Hertha-Trainer Pal Dardai wieder zur Verfügung stehen. So sieht's aus. Ein bisschen besser Fußball spielen als die Australier werden hoffentlich die Deutschen, womit wir beim DFB-Team angelangt wären. Kollege Jörn Mein ist in Russland vor Ort. Ich habe am Dienstag kurz mit ihm telefoniert. Das Gespräch haben wir wieder mal für euch aufgezeichnet. Hört selbst. Jörn Mein, wo bist du noch mal gerade? Ich Ja, kann man manchmal ein bisschen durcheinander kommen, ne? In Kasan. Okay. Der wunderschönen, wirklich, wirklich wunderschönen Stadt Kasan. Wer da jemals hinkommen kann, der tue das bitte auch, weil es eine wirklich tolle Stadt ist. Erzähl uns ein bisschen, bring uns auf den neuesten Stand. Wie gut ist die deutsche Nationalmannschaft vorbereitet auf das Spiel gegen Südkorea? Ich glaube, ganz okay. Die Vorbereitung war ein bisschen holprig, weil am Dienstagabend das geplante Abschlusstraining im Stadion von Kasan abgesagt werden musste, obwohl schon alle auf dem Weg dorthin waren. Denn es gab hier in Kasan einen starken Regen, auch als wir gelandet sind, wir Journalisten. Dadurch musste das abgesagt werden und dann wurde umgezogen auf einen besseren Dorfplatz, ehrlich gesagt, in Kasan. Ich war dann dort vor Ort, habe mir das angeguckt. Nebenan gab es einen Spielplatz, da haben Kinder Fußball gespielt, während wirklich 50 Meter daneben die Weltstars und Groß und so weiter trainierten und man konnte die auch quasi sehen von da. Also die Vorbereitungen waren ein bisschen holprig, aber das darf natürlich irgendwie keine irgendwie komischen Auswirkungen haben, sondern das ist halt nur deswegen witzig, weil ja in der Nationalmannschaftswelt alles immer total super organisiert und diesmal kam einiges ein bisschen dazwischen. Viel wird jetzt natürlich über die potenzielle Startelf diskutiert. Sebastian Rudi, das steht seit gestern fest, wird nicht spielen können. Wen erwartest du stattdessen? Ich erwarte stattdessen Sammy Khedira, was ein bisschen rückwärtsgewandt jetzt erstmal erscheinen mag, weil der Khedira ja rausgenommen wurde gegen Schweden. Aber irgendwie wäre das löwenmäßig, wenn der jetzt den Khedira wieder bringt. Wünschen würde ich mir ehrlich gesagt nicht Khedira, sondern ich würde mir wünschen, entweder Gündogan oder auch endlich mal Leon Goretzka, der jetzt einer von drei Spielern ist in diesem Kader, also Feldspielern, die noch gar nicht eingesetzt worden sind. Aber es ist im Moment total schwierig vorauszusehen, was Löwen macht, weil es einfach irgendwie keine Muster gibt, die er früher bedient hat. Er macht diesmal Sachen, die er noch nie gemacht hat, wie Özil rausnehmen zum Beispiel. Was sagt dein Gefühl in der Frage Thomas Müller, ja oder nein? Mein Gefühl sagt ja. Es gab ein Gespräch zwischen dem Bundestrainer und Müller, ein Einzelgespräch, ein längeres. Da gab es wohl auch die Tendenz, dass Müller gesagt hat, er sehe das schon alles sehr selbstkritisch. Irgendwie die beiden Spiele jetzt hier, die er bei der WM gemacht hat, waren nicht besonders erbaulich. Aber ich weiß nicht, dieses einfache Phänomen dieser WM, das ist noch nie so unsicher war, welche 11 Spieler er der Bundestrainer zusammenstellen wird. Eine Personalie, die relativ plausibel auf den ersten Blick erscheint, wäre den großen und physisch starken Mario Gomez vorne reinzustellen gegen die Südkoreaner. Glaubst du, es wird dazu kommen? Es kann auf jeden Fall dazu kommen. Ich persönlich würde es nicht machen. Ich würde mit Werner, Reus und ich würde auch Özil bringen. Und dann einfach mal schauen, du brauchst am Ende 2 Tore, um sicher, also musst du 2 Toren Unterschied gewinnen, um sicher weiterzukommen. Und es kann ja sein, dass es möglicherweise mal in der 60. Minute noch 0-0 steht, weil auch die Südkoreaner können gut verteidigen. Und dann brauchst du ja irgendwie noch eine Alternative von der Bank. Und das ist halt dann vielleicht dann der Gomez. Aber kann auch anders kommen, weiß ich leider nicht. Alles klar, Jörn. Vielen Dank für die Eindrücke aus Russland. Trink nicht so viel und bleib sauber. Bis dann. Bis dann, Jörn. Ciao, ciao. Abgesehen von diesen Themen gibt es natürlich noch andere offene Personalfragen. Wer in der Innenverteidigung Jerome Boateng ersetzt, ist zum Beispiel fraglich. Was glaubst du denn? Auf wen wird Bundestrainer Joachim Löw setzen? Also die beiden Innenverteidiger, die als Backup dabei sind, sind Niklas Süle und Antonio Rüdiger. Ich fand, Antonio Rüdiger hat es als linker Verteidiger mäßig gemacht. Irgendwie wirkte er mir so, als ob er nicht wirklich eingebunden war im Spiel, vor allen Dingen wirkte er verunsichert nach seinem Fehlpass. Deshalb glaube ich, dass Mats Hummels den Platz übernehmen wird und Niklas Süle den rechten Innenverteidiger gibt. Klingt für mich nach einer schlüssigen Argumentation. Die Frage, mit welchem Ergebnis die Deutschen denn weiterkommen, die ist wirklich sehr, sehr, sehr kompliziert zu beantworten. Ich würde es mir an dieser Stelle eigentlich gern einfach machen und sagen, jeder Sieg mit 2 Toren Unterschied ist eine sichere Nummer. Alles andere, da muss man dann schon mal den Rechenschieber rausholen. Wir haben in der Morgenpost vom heutigen Mittwoch 484 mögliche Varianten und Konstellationen dargestellt. Ich glaube, die kannst du doch mal eben kurz zusammenfassen. Genau, das spielen wir dann nochmal in einem extra Podcast aus für Fußball-Nerds. Nein, aber wer den Durchblick haben möchte, der geht heute kurz zum Zeitungskiosk und schaut da rein. Was ist denn deine Meinung vom Flow her? Och, ich bin eigentlich guter Dinge, muss ich sagen. Also man darf sich sicherlich nicht blenden lassen von dem Sieg gegen Schweden, aber ehrlich gesagt, wenn die Deutschen annähernd an diese Leistung anknüpfen, dann wird das, glaube ich, müssen wir uns keine Sorgen machen. Eine andere Frage, die man sich stellen könnte, ist natürlich, wer droht denn da im Achtelfinale? Die Konstellation in der benachbarten Gruppe ist ja noch enger als in der deutschen Gruppe. Da sind mit der Schweiz, Brasilien zwei Mannschaften mit 4 Punkten, Serbien mit 3 Punkten. Der Schweiz genügt 1 Punkt gegen Costa Rica, um im Achtelfinale zu sein. Brasilien und Serbien hauen dann um den nächsten Teilnehmer. Sollten aber die Schweizer und so weiter, ich weiß nicht, ob wir da auch auf 484 Möglichkeiten kommen. Mit anderen Worten, ein Schritt vor dem nächsten. Ja, in jedem Fall ist es für die Deutschen ja so, sie spielen vor am Nachmittag um 16 Uhr heute ihr Spiel und am Abend die Brasilianer und die Serben und die Schweizer spielen um 20 Uhr. Das heißt, die wissen, wer in der Gruppe Erster und Zweiter geworden ist in der Deutschen und können eventuell versuchen, auf irgendeinen Gegner zu spielen. Ich glaube aber, dass das unmöglich ist, so eng wie das gelaufen ist in diesem Turnier. Okay, dann warten wir es ab. 8 Mannschaften haben schon erreicht, was die Deutschen gern noch erreichen wollen. Sie stehen im Achtelfinale. Wir haben die Paarung Frankreich-Argentinien, hat es in sich, Uruguay-Portugal, dazu Spanien-Russland, Kroatien-Dänemark. Wenn man jetzt mal ein kleines Fazit zieht. Eigentlich, wenn du vor der WM blind vermutet hättest, wer kommt ins Achtelfinale, musst du sagen, dass die Großkopfhärten durchgekommen sind, obwohl alle ihre Schwierigkeiten hatten oder fast alle. Schwierigkeiten hat ein Mann ganz sicher nicht. Großkick des Tages. Der Niederländer Stijn Spiekermann hat es fertiggebracht, sich eine Wohnung anzumieten für exakt 5 Wochen WM-Turnier. Die behaust er alleine. Er hat sich dazu passend 5 Wochen Urlaub genommen, hat seine Freundin gebeten, ihn nicht zu besuchen. Er möchte sich voll und ganz auf das Turnier konzentrieren. Er sagt von sich selbst, ich habe noch keine Sekunde verpasst. Und das als Niederländer, ist das jetzt Selbstfolter oder ich weiß es nicht. Hat mich beeindruckt. Dann blicken wir voraus. Am heutigen Mittwoch haben wir neben den Deutschen noch 3 weitere Partien. Zeitgleich mit den Deutschen natürlich die beiden anderen Kandidaten aus der Gruppe, Mexiko-Schweden. Und am Abend um 20 Uhr haben wir dann die Partien Schweiz-Costa Rica und Serbien-Brasilien. Ja, und die Brasilianer machen sich schon große Sorgen davor, wenn sie auf Deutschland treffen könnten, was wir nach dem letzten Aufeinandertreffen der WM natürlich verstehen. Gleichwohl im Anbetracht der rechnerischen Möglichkeiten, glaube ich, Schritt für Schritt, Spiel für Spiel gehen. Also, die Brasilianer zittern, ihr braucht nicht zu zittern. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition.